Abschnitt 7 von Biografien der Selbstmörder, erster Teil von Christian Heinrich Spieß. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Hauptmann S. Unter einer monarchischen Regierung, deren Zepter schon oft das schöne Geschlecht in Händen hatte, kommt das Leben eines Selbstmörders vor, dessen Handlung wohl einzig in der Welt ist. Wenigstens wüsste ich, mich keiner ähnlichen zu entsinnen, die unter solchen Umständen dieselben gewesen. Hauptmann S., so wollen wir den Mann nennen, der uns den Stoff zu dieser Geschichte gab, hatte lange brav und redlich gedient, als sein Vater, der auf einem sehr schönen Gute lebte, starb. Hauptmann S. war mit seinem Vater wegen ihrer verschiedenen Denkungsarten nicht ganz einig gewesen. Ein Großer des Hofes, der nahe bei diesem Gute seine Besitzungen hatte, fand, dass ihm dieses Gut gelegen war und hatte lange mit dem Vater des Hauptmannes in Unterhandlung gestanden, um es zu kaufen. Bei seinem Leben hatte es der Alte nicht abgetreten. Aber kurz vor seinem Tode schloss er noch den Handel und verkaufte es dem Grafen, so wie es stand und lag, für eine ansehnliche Summe. Er setzte seinem Sohne einen Bevollmächtigten, der das Geld in Empfang nehmen musste, und von allem dem erfuhr der Sohn eher nicht, als bei der Nachricht von dem Absterben seines Vaters, da er denn befragt wurde, ob er das Geld an den Ort seines Aufenthaltes haben oder selbst kommen wollte, es in Empfang zu nehmen. Der Hauptmann erschrak über diese erhaltenen Nachrichten nicht wenig, schrieb dem Bevollmächtigten, dass er nicht Geld, sondern sein Gut, welches ein Familiengut sei, haben wolle, dass es auf der Stelle reklamieren möchte, und suchte zugleich um seinen Abschied an. Der Bevollmächtigte war eine Kreatur des Großen, und also war es natürlich, dass dieser den Brief sogleich zu lesen bekam. Der Brief wurde auf der Stelle kassiert, das Gut nicht reklamiert und der Abschied den Hauptmann so schwer gemacht, dass 1 Jahr und 6 Wochen verliefen, ehe er ausgefertigt wurde. Wie ihn der Hauptmann endlich bekam, rief er aus: »Gottlob, nun soll die Schikane bald ein Ende haben!« Wie erschrak er aber, als er bei seiner Zurückkunft sein Gut noch nicht reklamiert fand. Er stellte den Bevollmächtigten zur Rede, der mit der dreistesten Frechheit ihm ins Gesicht behauptete, in seinem Briefe habe nichts von dem Reklamieren gestanden, und ohne im geringsten verlegen zu werden, dazu setzte, er würde den Brief aufsuchen und ihn tätlich davon überzeugen. »War ich denn damals blind oder verrückt?« sagte der Hauptmann, der nicht gewohnt war, irgendjemanden Lügen zu strafen. »Als ich ihn schrieb, ich wollte meine Seligkeit verschwören, dass ich's geschrieben hätte. Tut aber nichts. Mein Gut soll mir wohl werden.« Der Bevollmächtigte, der von dem Großen gestimmt war, suchte alles hervor, ihn zu beweisen, dass er doch lieber die ansehnliche Geldsumme, für welche er das schönste Gut kaufen könnte, annehmen möchte. Aber vergebens. »Nein«, erwiderte der Hauptmann, »ich will auf dem Gute meiner Väter leben und sterben. Es war der einzige Wunsch meines Lebens, der einzige Trost in allen Kümmernissen, die mich trafen. Ich habe mir ein Paradies darin gedacht und habe geglaubt, nun zu dessen Besitz zu kommen. Und mir sollte das einer nehmen, der der Güter, der Besitzungen für sich genug hat. Nimmermehr. Und sollte ich alles daran wenden, und hätte ich auch nicht meine einzige selige Hoffnung auf den Besitz dieses Gutes gesetzt, so wäre es Pflicht, diesen Hyänen einmal zu zeigen, dass sie nicht alles verschlingen können, was ihnen ansteht. Kann der reiche Mann des armen einziges Schäfchen nicht verschonen?« Dies alles erfuhr der Große aufs Schnellste wieder, und als der Hauptmann zu ihm kam, um seinen Vortrag zu machen, war er schon auf alles vorbereitet. Dieser fand alle Zimmer seines Landhauses so verwandelt, dass es kaum mehr kannte, und seufzte darüber. »Ich will Ihnen keine Vorwürfe machen«, sagte er zum neuen Besitzer. »Sie wünschten und wandten alles an, Ihre Wünsche zu befriedigen. Allein, ich glaube, Sie werden auch der Billigkeit Gehör geben. Mein Wunsch war immer, hier zu leben und zu sterben. Meine einzige Freude war die Aussicht auf hieher. Die Rückerinnerung an glückliche Kinderjahre sollten mit den Freuden des gesetzten Alters hier abwechseln. Ich kenne kein Glück als dieses, ich habe keinen Zweck als diesen. Ein glückliches Jahr, hier als in meinem Eigentum verlebt, wiegt mir ein Menschenalter voll Zerstreuungen auf. Meiner Väter Feld zu bauen und mich davon zu nähren, das ist eine Aussicht, um die mich Könige beneiden könnten, wenn sie wüssten, wie so ganz glücklich sie mich machte. Ich habe mir bei jedem Baum neue Süßigkeiten geträumt. Jedes Grasplätzchen erinnerte mich an irgendeine glückliche Stunde, und in der Veränderung, die mir alles hier gewähren wird, steckt mein Himmel. Den werden sie mir nicht rauben. Ich habe die nächsten Rechte an dieses Glück. Ich bedauere es, sagte der Große, dass ich die Wirkungen einer so glücklichen Einbildungskraft habe stören müssen. Hätte ich das alles gewusst, so hätte ich es nicht getan. Es ist jetzt zu spät. Wenn Sie auch im Besitze wären, Sie würden wenig mehr vom Alten finden. Sie sehen, ich habe alles hier geändert, und so ist's auch mit den Ländereien gegangen. Sie würden wenig Bäume mehr auf Ihrem Flecke, wenig Grasplätzchen mehr als Wiese finden. Jeder hat so seinen Geschmack. Sehr traurig, dass dieser, Ihr Geschmack, gerade mein Familiengut getroffen, dass Sie zerreißen mussten, was Jahrhunderte bauten. Was Sie von meiner Seligkeit zerstört haben, das will ich Ihnen vergeben, denn Sie wussten nichts von meiner Anhänglichkeit. Lassen Sie meine Sorge sein, das wieder in die alte Lage zu bringen. Aber von nun an halten Sie ein. Ich zahle Ihnen alles, was Sie verbessert haben wollen, und fordere mein Familiengut nach aller Form rechtens zurück. Zu spät, mein Schatz. Zu spät, mein Herzensfreund. Zu spät? Wann ist es zu spät, Unrecht wieder gut zu machen? Wann zu spät, Billigkeit zu üben? Wann zu spät, den Unglücklichen glücklich zu machen? Deklamieren Sie nicht so viel, Bester. Es hilft ja nichts. Nichts helfen soll es, wenn der Unterdrückte seine Stimme erhebt? Herr, Sie sind nicht allein Mensch, Sie sind fast immer Richter. Wenn Sie hart sein wollen, Gott bewahre, wo sollen wir dann Gerechtigkeit hernehmen? Hören Sie mich, lassen Sie den Weg der Güte sich lenken. Recht muss mir doch werden, denn ich biete Himmel und Erde dafür auf. Und Himmel und Erde werden Ihnen nicht Recht geben können. Ihr Recht ist verjährt. Freilich, so seid ihr. Bei euch kann wohl auch Menschlichkeit verjähren. Herr, Sie haben falsch gerechnet. Mein Archiv soll Ihnen beweisen, dass Sie Unrecht haben. Bei unseren Familienverträgen findet keine Verjährung statt. Führen Sie mich ins Archiv. Das ist eins meiner Staatszimmer geworden. Ihre Papiere sind aber zusammen aufgehoben. Er führte den Hauptmann dahin, wo er schon alles durchgesehen hatte, und der Hauptmann fand nicht, was er suchte. Ja, sagte er, hier hat man Papiere unterschlagen. Nicht noch einmal eine solche Beschuldigung, erwiderte der Große. Oder Sie werden mein Gefangener sein. Das ist alles, was ich fand. Der Hauptmann besann sich etwas. Wohl, sagte er, es wäre das genug, wenn ich's mit billigen Leuten zu tun hätte, aber wo Sie am Ruder sind, da kann ich nichts erwarten. Kalt und fühllos bat ihn der Große, alle Beleidigungen wegzulassen. Der Hauptmann fragte noch einmal, bittend und rührend, ob er nichts von seiner Nachsicht zu hoffen habe. »Nach meinen gemachten Veränderungen«, war die Antwort, »ist Ihr Gut mir jetzt so lieb, als es Ihnen ehedem war, also urteilen Sie selbst, was ich tun kann.« Der Hauptmann nahm jetzt still seinen Abschied und seine Papiere, die einzigen Überbleibsel seines herrlichen Gutes, mit sich. »Das ist alles, was ich gerettet habe«, sprach er zu seinem Bevollmächtigten. »Allein, es fehlen mir noch wichtige Papiere.« »Das muss wohl sein«, erwiderte dieser. »Ja, ich weiß mich zu entsinnen.« »So, wüssten Sie vielleicht, wo Sie wären? Der Minister hat mich oft danach gefragt, denn er meinte auch, es müsste das Wichtigste fehlen, und er hätte Sie gern gehabt.« »Hätte Sie gern gehabt? Das glaube ich. Ich hätte sie auch gern.« Bei diesen Worten packte der Hauptmann die Schriften zusammen und bat den Bevollmächtigten, sich ins Künftige zu hüten, zweien Herren zugleich zu dienen. Denn ohne seine Beihilfe könnte der Minister ja unmöglich wissen, dass das Wichtigste fehle. Wenigstens danke er ihm, dass er sich versprochen und ihm die Augen geöffnet. Der Hauptmann reiste nun zur Hauptstadt und machte da den Prozess gegen den Minister anhängig. Jedermann versprach ihm wenig Glück. Er verlangte eine Audienz bei der Monarchin, die er auch erhielt. Sie empfing ihn sehr gnädig, erinnerte sich seiner Dienste, wünschte, dass er sie fortgesetzt haben möchte und versprach, was seinen Prozess beträfe, die strengste Gerechtigkeit anzubefehlen. Mehr wollte der Hauptmann nicht. Der Prozess wurde anhängig und von beiden Seiten hitzig geführt. Aber des Klägers Beweise reichten nicht hin. Die versäumte Rückforderungszeit schlug ihn nieder und das erste Urteil fiel schlecht aus. Er sah, er hatte andere Dokumente nötig. Er wusste, wo sie waren und konnte ihrer nicht habhaft werden. Der Bevollmächtigte hatte jenen Brief, den hätte retten können, abgeschworen. Er verlangte, man solle ihn ins Archiv des Schlosses lassen, um zu untersuchen, ob seine fehlenden Dokumente nicht irgendwo verborgen wären. Dagegen protestierte der Minister und behauptete, er sei nicht berechtigt, den Eingang in eines anderen Eigentum zu fordern. Wüsste er verborgene Orte, so könne er sie angeben und man wolle suchen. Aber das wollte der Hauptmann eben nicht, denn er wusste zu gut, dass man sie in einem solchen Falle vernichten würde. Er sann also auf einen anderen Ausweg. Er hatte noch einen einzigen Busenfreund, der von Jugend auf bei ihm gewesen war und sich nun von ungefähr wieder zu ihm fand. Da ihn niemand mehr kannte, so instruierte er ihn, was er zu tun und zu lassen habe, gab ihm Nachricht von dem verborgenen Schrank und ließ ihn als Haushofmeister Dienste beim Minister suchen. Der Minister nahm ihn an. So wie er aber gewohnt war, seine Leute im Anfange genau zu beobachten, so bemerkte er, dass dieser Mensch das Archivzimmer mehr als die übrigen besuchte und sich immer darin zu schaffen machte. Er schöpfte Verdacht und ließ ihn beobachten. Die Zeit wurde gut genug gewählt, der Minister war verreist, als der Haushofmeister sein Tempo ersah und die Dokumente glücklich erwischte. Aber er hatte nicht gesehen, dass ein Kind des Ministers auf ihn Acht hatte, welches den Vorfall der Mutter erzählte, die, laut der Ordre, die sie hatte, gleich einen Kurier abfertigte. Indessen hatte jener, ehe der Minister ankam, schon eine Abschrifte davon genommen. Kaum war diese aber auch im Hause, als ihm die Originale abgenommen und er sogleich schimpflich fortgeschickt wurde. Er konnte dem Hauptmanne nur die Abschriften geben, aber auch diese waren ihm angenehm, und wie hätte er auch glauben können, dass sie ihm zu nichts helfen würden. Zu spät bemerkte der Minister, dass wirklich Abschriften genommen waren. Und jetzt nahm er sich's vor, ehe er aufs Äußerste ging, noch einen Weg zu wählen, wodurch er vielleicht die Sache beilegen, wo nicht, sich doch wenigstens bei seiner ungerechten Sache vor allen üblen Folgen sicher fühlen könnte. Er ging nämlich zur Monarchin selbst, stellt ihr seine Sache als höchst rechtmäßig vor, sagte, er könne mit Ehren nicht zurückgeben, zeigte aber für des Hauptmanns Lage, obwohl sein Eigentum daran schuld war, so viel Teilnahme, dass sie ihn nur bat zu sagen, was sie für ihn tun könnte. Er verlangte nichts weniger als ein Regiment für den Hauptmann und dass die Monarchin es ihm selbst möchte anbieten lassen, wenn er vom Prozess abstehen wollte. Dies geschah. Der Hauptmann wunderte sich und verlangte wieder Audienz. Er fiel ihr zu Füßen und bat sie, keine Versuchung weiter auf ihn zu richten, um ihn zur Verleugnung seines Rechts zu verleiten. Er sei bereit, seinen Kopf zu verlieren, wenn er nicht Recht habe. Er habe es mit einem wichtigen Manne zu tun, aber er hoffe, die Monarchin werde ohne ansehende Person gerecht sein. Die ihm angebotene Gnade sei ihm teuer. Allein verkaufen könnte er das Blut und die Denkungsart seiner Väter nicht. Sie möchte dem Rechtshandel seinen Lauf lassen. Sie hieß ihn aufstehen. Sie versicherte ihm, sie habe nichts weniger Willens, als sein Recht zu kränken. Er solle es ausführen und solle aber bedenken, dass, wenn er verlöre, sein Starrkopf ihn zugleich um ihre Gnade brächte. Sie wollte noch einmal auf die strengste Gerechtigkeit dringen. Der Hauptmann dankte, ging, und der Prozess nahm heftiger als vorher seinen Fortgang. Der Gutsbesitzer musste aufs Äußerste gehen. Er leugnete, dass je solche Dokumente gefunden worden, erklärte die Abschriften als neu geschmiedete Dinge und konnte leicht den einzigen Zeugen des Hauptmanns, den Haushofmeister, ungültig machen, da er ihm Privathass Schuld gab. Er behauptete, der verborgene Schrank sei ihm schon bekannt gewesen und die Dokumente, die man herausgenommen, beträfen seine eigenen Güter. Kurz, der Hauptmann verlor durch alle Instanzen, und es war nun unmöglich, dass er je in den Besitz seines Eigentums kommen konnte. »Nein«, rief er aus, »es gibt auf Erden keine Gerechtigkeit mehr, denn Monarchen nehmen sich der Sachen selbst nicht an, sondern überlassen sie Bösewichtern. Das Schwert in Schurkenhänden trifft, was ihm im Wege ist. Aber mir bleibt noch eine Instanz, und an die will ich appellieren.« Er suchte noch eine Audienz bei der Monarchin. Sie wurde ihm oft abgeschlagen, aber er wurde immer ungestümer. Endlich sagte die Monarchin zum Minister: »Was will der Mann? Hatte er denn Unrecht?« »Das hatte er, aber vielleicht will er Gnade.« »So soll er kommen.« Der Hauptmann freute sich kindisch. Der Tag erschien. Er trat ins Audienzzimmer. »Was will er von mir?« sprach die Monarchin. »Er hat seinen Prozess verloren.« »Ja, Ihre Majestät«, erwiderte er, »vor Ihnen und vor der ganzen Welt. Aber ich habe unschuldig gelitten, und mir bleibt noch eine Instanz. Ich muss an diese appellieren, weil sie ihren Richtern zu viel Gewalt lassen. Ich gehe voran und zitiere sie dahin, um meine Sache zu entscheiden.« Bei diesen Worten zog ein verborgenes Terzerol, schoss sich vor den Kopf und fiel tot zu der Monarchin Füßen. »Bei Gott«, rief sie aus, »mit dem Mann muss man nicht redlich umgegangen sein.« Ende von Abschnitt 7.